Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 55 des Gabelbissen Podcast. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber so zur jetzigen Jahreszeit, wir haben ja Ende November, es ist kühler draußen. Normalerweise war es kalt, teilweise gab es auch schon ein bisschen Schnee, aber heuer ist es kühl. Aber was definitiv ist, es ist dunkel. Ja, zu der Zeit habe ich persönlich immer wieder mal Lust, eher deftig zu essen. Man, im Sommer könnte ich es mir jetzt nicht so ganz vorstellen, aber zu der Jahreszeit im Winter, ja, da kann ich mich durchaus eher dazu überreden lassen. Man, ich esse auch im Winter und im Spätherbst gerne mal leichte Küche, aber ehrlich gesagt, zum Mittagessen könnte ich es mir jetzt nicht vorstellen, mir Prosciutto al Pomodoro zu machen, sprich die kleingewürfelten Ochsenherzen, also Ochsenherzen ist eine Paradeisersorte, die anschließend gesalzen und mit Basilikum gewürzt werden und dann zu guter Letzt auf fein getoasteten Weißbrot draufkommen. Das kann ich mir irgendwie nicht jetzt vorstellen als Mittagessen. Jetzt möchte ich doch ja, ein bisschen eher herzhaftere Kost haben. Ja, und dann habe ich irgendwie überlegt, was könnte ich euch denn in der heutigen Folge erzählen? Und nach einigem Hin und Her bin ich auf eine Wurstsorte gestoßen. Und zwar handelt es sich heute mal ausnahmsweise um kein Gericht, das man schon seit Jahrhunderten kennt. Man, im Endeffekt schon, aber jetzt nicht so lange wie zum Beispiel das Wiener Schnitzel oder andere Gerichte, sondern um ein ganz junges Gericht. Und zwar erzähle ich euch heute von der Wurstsorte Dürre oder, wie man so schön in der Mundart sagt, von der Dieren oder auch Braunschweiger genannt. Ja, die Dürre ist ja, wie bereits erwähnt, eine relativ junge Wurstsorte. Die Wurzeln gehen, so sagt man, so circa kurz vor dem Ersten Weltkrieg zurück. Das erste Rezept für Dürre wurde im Jahr 1925 veröffentlicht, und zwar im Handbuch für Fleischer- und Selcherhandwerk. Da wurde sie mehr oder weniger zum ersten Mal richtig erwähnt, sprich, was gehört rein, wie wird's gemacht. Als Vorgänger der Dürre gilt im Allgemeinen die Braunschweiger. Braunschweiger, die kennt man dafür wieder länger, und zwar kennt man die bereits seit dem 19. Jahrhundert und genauer gesagt so um die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts, sprich 1880 und später. Das war eine total bekannte und sehr, sehr beliebte Wurst, und zu der Zeit war es eben die Wurst für die Wurstsemmel. Wenn man da zum Fleischer seines Vertrauens gegangen ist, damals also nicht so üblich, dass man Supermärkte hat, also da gab es noch richtige gescheite Fleischer, was man heutzutage leider vor allem in den Ballungszentren nur mehr ganz, ganz selten antrifft. Wenn man da reingegangen ist und gesagt, Herrn, ich hätte bitte gerne eine Wurstsemmel, hat er nicht, wie man heutzutage vermuten würde, eine extra Wurstsemmel gemacht, sondern der hat einem eine Wurstsemmel mit Braunschweiger gemacht. Heutzutage, ich weiß gar nicht, ob man da so viel ernst genommen wird, wenn man sich eine Wurstsemmel mit Braunschweiger bestellt. Denn wenn man so mal schaut, was nehmen die meisten Leute? Ja, Extrawurst, Wienerwurst, Kracker oder halt eben irgendeine schöne Schinkenkreation. Mit Braunschweiger hätte ich persönlich nicht mehr gesehen. Aber zurück zu unserer Dürren. Die bekommt man im Fachhandel in zwei Varianten. Und zwar auf der einen Seite in der Kranzform und auf der anderen Seite in der Stangenform. Okay, jetzt haben wir mal einen optischen Unterschied, nur es gibt da noch einen feineren Unterschied. Die Kranzform, da spricht man von einer Bratwurst, und kauft man die Dürre als Stange, dann kauft man eine Fleischwurst. Und was das genau ist, dazu komme ich gleich. Von den Inhalten her verwendet man bei der Dürre übrigens Rindfleisch, Schweinefleisch und Speck. Das sind die drei Hauptfleischarten. Ja, dann wird teilweise auch noch Stärkemehl beigefügt. Und dann gibt es eine Variation an Gewürzen, die gerne verwendet wird. Das ist dann abhängig von wo die Dürre kommt. Was aber auch meist reingehört, um einen deftigen Geschmack zu bekommen, ja, das wäre dann der Knoblauch. Ja, der Unterschied jetzt zu der Brät- und der Fleischwurst ist eigentlich im Wesentlichen im sogenannten Schnittbild der Wurst. Schnittbild, kurz zur Erklärung, Wenn ich jetzt eine Stange oder ein Kranzl habe und ich schneide einfach schön durch und ich schaue mir die Schneidfläche an, das wäre dann mein Schnittbild. Und wo unterscheiden sich die jetzt groß? Und zwar in der sogenannten Einlage. Das ist halt in unserem Fall groß, da ist der Speck. Und zwar bei der Fleischwurst darf der größer sein als bei der Bratwurst. Und zwar darf er hier bis zu 5 mm groß sein, das ist bei der Bratwurst nicht erlaubt. Da muss es wesentlich kleiner sein. Ich vermute, dass das Ganze seinerzeit technische Gründe hatte. Heutzutage ist es einfach eine niedergeschriebene Regel, wie man die Wurst zu machen hat, dass man eben das maximal nur so groß machen darf. Sonst unterscheiden sich die zwei Varianten, ob ich es in der Stange oder als Kranzl kaufe, nicht, außer halt in der Einlage. Ja, der Vorgänger, wie bereits erwähnt, der Dürren, ist die Braunschweiger Wurst gewesen. Die hat großteils die gleichen Zutaten, wie wir es auch von der Dürren kennen. Zusätzlich kommt bei der aber dann noch Nitritbögelsalz hinein. Das hat unter anderem den Grund, dass ich eine schöne Fleischfarbe bekomme. Sei ich in den meisten Wurstsorten drin, das Nitritbögelsalz, denn wenn ich das nicht reingeben würde, wären die meisten Produkte eher so gräulich. Und sind wir uns ehrlich, das würde uns vielleicht optisch nicht so ganz zusagen. Und darum gibt man eben dieses Salz rein. Nitritpökelsalz kennen wir übrigens auch noch vom Suhren, vom Pökeln, wie der Name schon sagt. Da erreiche ich ja auch, dass mein Fleisch nicht so gräulich wird, wenn ich es in normalen Speisesalz einlege, sondern dass ich eben diese schöne rosa Farbe bekomme. Neben dieser Zutat ist noch ein weiterer Unterschied, und zwar die Braunschweiger wird nicht so stark geräuchert wie die Dürre. Die wird um einiges stärker geräuchert. Ich habe sicherlich auch einige deutsche Zuhörer, die würden sagen, ja, Braunschweiger, das ist doch eine Wurst von uns. Es gibt ja in Deutschland die Stadt Braunschweig und dort auch eine dementsprechende Wurstsorte. Nein, das ist nicht so. Die österreichische Braunschweiger hat nichts mit der deutschen Variante zu tun. Denn die deutsche Braunschweiger ist ja eigentlich eine Art Streichwurst. Und ja, unsere kann man ehrlich gesagt nicht aufs Brot streichen. Da kann man sich Scheiben runterschneiden, das belegen. Aber man kann es nicht als Streichwurst verwenden. Ja, und sogar der Begriff Dürre ist übrigens in Deutschland bekannt. Und zwar ist das dort die, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, die Aalsche Dürre. Und auch die kann man nicht mit unserer Dürren vergleichen, denn in Deutschland ist das Ganze eine Rohwurst. Und das ist ja bei uns nicht, denn bei uns ist sie gebrüht und geräuchert, was die andere nicht ist. Genug des kleinen Blicks über den Tellerrand, kommen wir lieber wieder zu unserem Star der heutigen Folge zurück, der Dürren. Ja, die Zutaten sind ja bei der Dürren streng reglementiert. Ich habe bereits vorhin geschrieben, nicht nur die Einlagegröße wurde gesetzlich geregelt, sondern bei der Dürren, wie auch bei anderen typisch österreichischen Wurstsorten, die Zutaten. Und die Hauptzutaten habe ich ja bereits erwähnt. Zusätzlich zu diesen darf ich maximal von der Gesamtmasse her gesehen noch 3% Herzmuskel reingeben oder 3% Erdäpfelstärke. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist mir als Fleischer erlaubt noch hinzuzufügen. Vorhin habe ich ja auch schon gesagt, es gibt unterschiedliche Würzungen. Und als klassisch bei der Dürren würde ich jetzt mal die Wiener Variante ansehen. Und da ist es üblich, die Fleischmasse mit Pfeffer, Majoran und dem bereits erwähnten Knoblauch zu würzen. Aber es gibt auch diverse Variationen von Fleischern aus den Bundesländern, aber auch natürlich in Wien. Ja, da gibt man zum Beispiel auch gerne mal gemahlenen Kümmel hinein, Senfsaat oder auch Paprikapulver. Ja, wenn ich das Ganze dann gemischt habe, in meine heutzutage Kunsttherme gefüllt habe, wird das Ganze heiß geräuchert. Und das ist essentiell, die muss heiß geräuchert werden, weil dadurch gart die Wurst auch gleich. Und dieser Vorgang verleiht der Wurst dann mehr oder weniger den unverkennbaren Geschmack. Das ist Deftige, was ich von der Würzung her habe, und dieses wunderbar feine, rauchige Aroma. Von der Dürren gäbe es dann auch noch eine speziellere Variante. Das wäre nämlich dann die doppelt geräucherte. Die erkennt man schon an der Haut, weil die ist dann wesentlich dünkler als die einfach geräucherte. Einfach geräuchert ist eher so bräunlich von der Farbe her und die doppelt geräucherte schaut dann aus wie beim Geselchten, es ist dann schon eher schon ins Schwarzgehende. Die hat natürlich dann einen extrem tollen Rauchgeschmack, also wer das mag, den kann ich persönlich nur die doppelte Variante empfehlen. Ich sage aber gleich dazu, die eignet sich vielleicht nicht unbedingt für jedes Rezept, weil wenn ich zum Beispiel jetzt einen Endopf mache, will ich ja nicht haben, dass es dann extrem rauchig vorschmeckt. Ich möchte auch die Gemüsesorten schmecken und nicht nur das Geräucherte von der Düren. Da will ich dann eher die einfache nehmen. Ja, jetzt habe ich schon so oft den Begriff Dürre gesagt und wenn sich sicherlich einige die Frage gestellt haben, wo kommt denn die Bezeichnung jetzt eigentlich überhaupt her? Naja, zudem gibt es mehr oder weniger, würde ich sagen, zwei Theorien. Die eine, das würde ich so sehen, bezieht sich mehr auf das Aussehen der Wurst. Wenn ihr mal eine Dürre gesehen habt, Foto gibt es ja im Beitrag zur aktuellen Folge, das wirkt wie eine eingetrocknete Wurst. Also ihr kennt ja Trockenwurst, die wirkt ja auch eher schrumpelig, weil einfach das Wasser weg ist, damit die Masse abnimmt und dann zieht sich die Haut der Wurst ein. Und austrocknen, trocken, eine Dürre und von daher könnte die Bezeichnung kommen. Aber das könnte auch einen anderen Grund haben. Und zwar, man, es geht zwar auf was Ähnliches hinaus, aber das Ganze wurde ja früher mal in Rinderdärme gefüllt. Heutzutage darf er das nicht mehr gemacht und das haben wir so, wird nur sehr, sehr selten gemacht. Und da gibt es, was ich von dem Fleisch einmal erfahren habe, extrem strenge Auflagen. Nur ein kurzer Exkurs. Ich wollte mal eine Kalbspariser kaufen im Naturdarm. Kriegt man nur mehr ganz, ganz schwer. Und da habe ich bei einem Fleischer nachgefragt und hat gesagt, ja, kann er durchaus machen. Ich müsste aber eine ganze Stange kaufen. Und das ist nämlich so, weil er muss den Darm extra aus Südamerika importieren, da er das vor europäischen Schlachthöfen nicht verwenden darf. Tja. Also ihr seht, das könnte ein Grund sein, warum man heutzutage nicht mehr allzu oft Wurst im Naturdarm bekommt. Aber egal, war nur ein kurzer Exkurs. Wie gesagt, Dürre wurde seinerzeit in den Rinderdärmen abgefüllt und die Därme sind auch nach dem Trocknen hatten die so eine spezielle Form und das sah einfach ausgetrocknet aus, sprich dürr. Ja, wäre auch wieder eine Erklärung zu dem Ganzen. Also ich finde, vermutlich wird es eine Mischung aus beiden gewesen sein. Ja, und was wird jetzt mit Dürrer und Braunschweiger denn so gemacht? Österreich gilt es so klassisch als Jausenwurst. Wenn ich mich recht entsinne, in Deutschland müsste das Vesper oder so irgendwie heißen, die Jause. Man findet sie gerne mal auf einer Bretteljause oben. Wird eigentlich in den meisten Fällen kalt gegessen. Also ja klar, Brettlaus ist sowas Kaltes und da wird sie auch kalt dazu gereicht. Aber Dürre kann man auch durchwegs warm essen. Das kann ich auf der einen Seite machen, einfach in einem Topf heißen Wasser. Und für die ganz Eiligen, die können das auch in der Mikrowelle machen. Und das geht ganz einfach. Man nimmt einfach das Stück Dürre, das man essen will, nimmt zwei, drei Blätter Küchenrolle und Küchenpapier. Das macht man schön nass und in das wickelt man die Dürre ein. Das kommt dann auf einen Teller, rein in die Mikrowelle für ein paar Sekunden und ich habe auch schon meine heiße Dürre. Klassischerweise wird dazu dann Senf, frisch gerissener Krähen und ein schönes Bauernbrot serviert. Sonst von den warmen Gerichten gibt es mit Dürre, also wo es hauptsächlich um Dürre dreht, eigentlich so gut wie gar nichts. Die ist mehr so, naja, eine Art Zugabe. Sprich, ich mache einen Eintopf, um ein bisschen ein fleischiges, würziges Aroma noch dazu zu bekommen, gebe ich die Dürre rein. Sie wird auch gerne genommen, um ein Wiener Kartoffelgulasch zu verfeinern. Ja, und dann hat noch einige andere Gerichte, wo sie einfach als Zugabe zum Ganzen dazukommt. Wie auch beim Rezept unserer heutigen Folge. Und zwar habe ich mir gedacht, möchte ich euch mal ein Familienrezept präsentieren, und zwar meine oder unsere Variante des sogenannten Erdäpfelschöberls. Bevor ich zu den Zutaten komme, noch kurze Erklärung zum Erdäpfelschöberl. Ich habe mir ursprünglich mal gedacht, ich mache eine eigene Folge darüber, aber naja, so viel gibt es eigentlich zu dem Gericht nicht zu erzählen. Darum packe ich es gleich in die Sendung rein. Erdäpfelschöberl ist ja ein Gericht aus dem Waldviertel. Ihr wisst ja, ich komme ursprünglich aus der Region. Und Waldviertel, wie der Name schon vermuten lässt, war seinerzeit, heutzutage vielleicht nicht mehr so stark, also damals auf alle Fälle ein dichtes Waldgebiet. Ja, und wo viel Holz ist, gibt es auch Holzarbeiter. Und damals ja gab es noch nicht die technischen Möglichkeiten, die man heute kennt. Und da war die Holzarbeit durchaus extrem anstrengend. Ist sie heute auch noch, aber damals sind noch um einen Tacken mehr anstrengend, weil wirklich alles mit Kraft, mit eigener Kraft gemacht werden musste. Ja, und Holzarbeiter hatten nicht viel Geld, benötigten aber deftige Speisen. Und da kam dann das Erdäpfelschöberl ins Spiel. Das Urgericht war Erdäpfelmasse, die habe ich entweder fein geraffelt oder ich habe sie gekocht und zerstoßen. Und das habe ich dann dünn auf ein Backblech aufgetragen, habe es vorher aber noch stark gewürzt und auch mit klein geschnittenem Speck versehen und dann, wie gesagt, dünn aufs Backblech rauf. Und da drauf kam dann noch so richtig dick Schweineschmalz. Ja, da nicht, wir sprechen übrigens nicht vom Millimeterbereich, so was man heutzutage unter einem richtigen bestrichenen Schmalzbrot verstehen würde. Nein, nein, da sprechen wir schon vom Zentimeterbereich. Ja, und das Ganze kam dann ins Rohr, wurde gebacken und ist dann zum Schluss eigentlich ein sehr knuspriges Essen gewesen. Es wird gerne auch als Suppeneinlage verwendet, aber auch als Hauptspeise. Damals natürlich primär als Hauptspeise. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, durch das viele Schmalz und den Speck und der Erdäpfel war das Ganze ein extrem sättigendes Gewürz. Und auf der anderen Seite auch noch schön billig. Ich stelle euch heute eine nicht so fette Variante vor, die zusätzlich auch noch etwas dicker ist. Wie gesagt, ich kenne es von zu Hause her, darum man möge mir verzeihen, wenn die Mengenangaben jetzt nicht so 100% sind wie in den letzten Jahren, aber ich habe es beim letzten Mal abgemessen und damit müsst ihr ein wunderbares Schöberl machen können. Okay, für 4 Portionen benötigen wir 1 Kilogramm Erdäpfel. Und hier solltet ihr wirklich darauf achten, dass ihr mehlig kochende kauft. Festkochend oder vorwiegend festkochend wäre nicht so ideal. Außerdem benötigen wir 200 Milliliter Milch, 150 Gramm Erdäpfelmehl, sprich Erdäpfelstärke, so einen halben Kranz Dürre oder eine halbe Stange Dürre. Das ist dann euch überlassen, wie viel Fleischeinlage ihr da haben wollt. Und weiters benötigen wir noch Salz, Pfeffer und Butter. Zunächst einmal müssen wir unsere Erdäpfel mit Schale kochen. Wenn die schon schön weich sind, sollten wirklich gut durchgekocht sein. Das kann oft passieren, dass die noch einen harten Kern haben. Darum lieber ein bisschen länger kochen als zu kurz. Wenn die dann durch sind, gieße ich das Wasser ab, lasse das Ganze etwas auskühlen und dann schäle ich sie. Im Anschluss nehme ich eine Erdäpfelpresse her und drücke das Ganze in eine Schüssel durch. Wer es nicht hat, also eine Erdäpfelpresse nicht besitzt, kann natürlich auch einen Erdäpfelstößel verwenden, den man zum Beispiel für Kartoffelpüree verwendet. Auf gar keinen Fall sollte man einen Pürierstab oder ähnliches verwenden. Da wird dann ja die Konsistenz der Erdäpfelmasse etwas eigenwillig. Wenn ich das Ganze durchgepresst habe, gebe ich meine Milch dazu und das Erdäpfelmehl und dann vermenge ich das Ganze mal schön zu einer gleichmäßigen Masse. Danach, wenn ich das gemacht habe, schäle ich meine Dürre und würfel die mal schön klein. Die sollten die wirklich nicht zu groß sein, denn das ja, wirkt dann auch optisch halt nicht so fein. Vom Geschmacklichen her ist es egal, aber ich persönlich mag es lieber, wenn das wirklich schön klein gewürfelt ist. Ja, und das Ganze kommt dann zu meiner Erdäpfelmasse dazu. Ich rühre wieder schön kräftig um und dann schmecke ich das Ganze noch mit Salz und Pfeffer ab. Ja, dann sollten wir es jetzt noch ins Backrohr geben und dazu heizen wir unseren Backofen auf 170 Grad Celsius Ober-Unterhitze vor. Bei Heißluft, ja, klassischerweise 20 Grad weniger, sprich 150 Grad Celsius. Dann nehme ich eine Form, butter die aus und wenn die schön gebuttert ist, kommt meine Masse hinein. Dann streiche ich die Oberfläche schön glatt. Man muss nicht exakt sein, halt ziemlich glatt und bestreue das Ganze zu guter Letzt noch mit einigen Butterflocken. Ja, wenn jetzt unser Backofen die Temperatur erreicht hat, kommt das Ganze noch für so gut 45 Minuten ins Rohr hinein. Kann unter Umständen aber auch etwas länger sein. Das kommt wieder ganz auf euer Backrohr an. Am einfachsten erkennt man es, wenn die Oberfläche des Schöberls dann so eine schön goldbraune Farbe bekommt, vielleicht manche schon eine Spur dunkler, ist ja nicht 100% eben, dann kann man sagen, ist der Schöberl fertig. Dann kann man es auch schon servieren. Dazu kann man zum Beispiel wunderbar einen Chinakohlsalat essen, aber auch, wenn es die Zeit erlaubt, also die Jahreszeit erlaubt, einen Blattsalat oder was ich persönlich auch sehr, sehr gerne dazu esse, ist einfach ein eingebranntes Sauerkraut. Und diese Variante, die ich euch jetzt vorgestellt habe, wird in der Regel etwas höher sein. Also wir nehmen ja kein Backblech zum Herausbacken, sondern eine Auflaufform. Und dadurch habe ich einfach ein bisschen höher. Es ist innen schön zart, aber außen habe ich es wunderbar knusprig. Also ich persönlich habe als Erdäpfelschöberl schon als Kind leidenschaftlich gern gegessen und jetzt auch als Erwachsener esse ich das persönlich total gerne. Natürlich kann man die Dürre auch ersetzen, zum Beispiel durch Speck oder durch eine andere vegetarische Zutat. Das wäre natürlich auch vorstellbar. Ja, und so sind wir auch schon beim Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn ihr noch Fragen zu Dürren, Braunschweiger oder dem Rezept habt, dann immer nur her damit. Wie? Das erfahrt ihr klassischerweise im Abspann. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.